Kundgabe 6637. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.9.1956. Angst vor Sterben. Schauen ins geistige Reich zuvor. Der geistige Tod ist weit entsetzlicher als der irdische Tod. Und der geistige Tod ist es, den die Menschen unbewusst fürchten, die Angst vor ihrem Leibestode haben. Denn es ist die Angst davor, was nach dem Leibestode aus ihnen wird. Eine Angst, die eben den Menschen befallen kann, der nicht an ein Fortleben nach dem Tode glaubt. Es ist die Seele, die es fühlt, in einem armseligen Zustand zu sein und die dieses Bewusstsein als Angst auf den Körper überträgt, der sich darum wehret gegen ein Hinscheiden, solange es ihm möglich ist. Die Angst vor dem Tode ist ein ungewolltes Eingeständnis der seelischen Unreife, denn es fehlt dem Menschen jegliche Erkenntnis und darum auch die Zuversicht an die Erbarmung Gottes, die Hoffnung auf eine Hilfe, die ihr doch jederzeit geleistet würde, wenn sie um Hilfe rufen würde. Sie ist in völliger Nacht und fürchtet unbewusst eine noch tiefere Nacht, der sie entgegengeht. Eine ausgereifte Seele erwartet in völliger Ruhe ihre letzte Stunde. Sie sehnt sich nach der Befreiung aus ihrer leiblichen Hülle. Sie gibt sich dem hin, an den sie glaubt, und empfiehlt sich ihm und seiner Gnade. Und oft werden solche Seelen schon vor ihrem Tode einen Blick tun dürfen in das Reich, das sie erwartet, und glückstrahlend die Augen öffnen, um sie dann für immer zu schließen und ihrem Körper zu entfliehen in das Reich, das sie geschaut haben. Die Angst vor dem Tode ist ein deutliches Zeichen, in welcher Verfassung die Seele steckt. Und solchen Seelen muss viel Hilfe geleistet werden von Seiten der Mitmenschen, dass sie noch in letzter Minute erwachen und sich an den einen wenden, der ihnen helfen will und helfen kann. Ein stilles, inniges Gebet zu Jesus Christus kann jeder aufsteigen lassen, der einer Seele Todesringen und Angst miterlebt, wenn er dieser Seele zur inneren Ruhe verhelfen will. Denn jene Seele wird diese Hilfe spüren und den letzten Rettungsanker ergreifen, und sie wird von der Liebe des Mitmenschen getragen, wenn sie den Körper verlässt, hin zu Jesus Christus, der sein Ohr nicht verschließet, einem innigen Gebet um Hilfe. Darum sollen sich die Menschen derer ganz besonders annehmen, die sich fürchten vor dem Sterben und die dadurch bekennen, dass sie noch weit abstehen vom Licht, von der rechten Erkenntnis und darum auch von Gott. Die Todesangst beweiset, dass sie Hilfe benötigen, ansonsten eine selige Ruhe sie erfüllen würde, wenn sie die Stunde ihres Abscheidens von dieser Erde herankommen fühlen. Und es ist ein Werk größter Barmherzigkeit und Liebe, einer bangenden Seele Beistand zu gewähren, der nun nur noch darin bestehen kann, dass der Retter Jesus Christus selbst angerufen wird, dass er sich jener Seele erbarmen möge. Dieser liebende Bittruf wird gehört werden und er kann der Seele Rettung sein, dass sie bewahrt bleibt vor finsterster Nacht. Amen.